Band für eine Show. Du Bastard, ich dreh das Schlagzeug kaputt und deine Show fällt ins Wasser. Rapper kommen an und wollen battle. Ich hab keine Zeit, denn ich ritze deiner Mutter meine Texte in den Hals. Die JPG, zweite Luxbox ist für dich die Bibel. Ich komm nachts in dein Haus und verkauf sie auf eBay. Du trägst Corsage, um den Bizeps zu betonen, und Handschuhe auf der Bühne, um das Mikrofon zu schonen. Oh yeah, keine Toleranz für reales Kipperei. Sag noch einmal, du steppst in die Booth und ich schieß dir ins Bein. Du denkst, deine Mucke wäre charttauglich, während ich für dich bereits ein Grab schaufel. Beine werden nicht trainiert, wie sich dein Tracks entnehmen lässt. Und Selfies machst du scheinbar nur bei äußerst starkem Geben, nicht damit man deine Akne nicht sieht. Du Masken-MC, ich zerhack dich zum Beat. Yeah. Du schenkst deiner Mutter zu Weihnachten deine CD. Tags darauf hängt sie tot an einem Seil im WC. Doch ergreif deine Chance, mach nen Track für sie. Das unterstreicht perfekt dein Image als Wack-MC. Du schenkst deiner Mutter zu Weihnachten deine CD. Tags darauf hängt sie tot an einem Seil im WC. Doch ergreif deine Chance, mach nen Track für sie. Das unterstreicht perfekt dein Image als Wack-MC. Deine Crew ist experimentell, weshalb sie auf LSD ist. Und um zu gucken, wie's ist, lutscht du Hurensohn im Penis. Egal wie lang ich rap, ich mach mit Mucke halt kein Geld. Denn ich hab nicht den Drang, mich behindert zu verstellen. Bitch, du greifst zum Mic und rappst über Gefühle. Aber ich greife zum Mic, um dich Penner zu verprügeln. Du hast nen Schwanz im Arsch, weshalb du so schwul gestikulierst. Ich hab Punchlines im Kopf und du googeln von mir. Deutschrap schon die Charts, doch was juckt mich der Scheiß, wenn jeder gute MC im Untergrund bleibt. Sag, du lebst Hip-Hop und ich werd dich Bastard niederschlagen. Und dann steche ich dich ab mit deiner Plattenspielernadel. Deutschrap ist in Massephase, doch trotzdem nicht fett, yo. Denn jeder verfickte YouTuber macht jetzt einen auf Rapper. Definier dich weiter durch deinen tollen Schulabschluss. Auch deine Crew gibt sich mit ihren Schwänzen einen Bruderkuss. Du schenkst deiner Mutter zu Weihnachten deine CD. Tags darauf hängt sie tot an einem Seil im WC. Doch ergreif deine Chance, mach nen Track für sie. Das unterstreicht perfekt dein Image als Wack-MC. Du schenkst deiner Mutter zu Weihnachten deine CD. Tags darauf hängt sie tot an einem Seil im WC. Doch ergreif deine Chance, mach nen Track für sie. Das unterstreicht perfekt dein Image als Wack-MC. See?